wir sind hier und flehen zu dir. Sei auch dabei, geh nicht vorbei in unser Heim. Komm doch herein, Ströme des Segens, Ströme des Segens, lass fließen hinein. Jesus Christ, wie wunderbar du bist, für uns den Segen bringst, aus Himmels Höhen. Du allein sollst immer bei uns sein, du heller Sonnenschein, wie ist es doch mit dir so schön. Wir sind hier und flehen zu dir. Geh selbst voran auf unserer Bahn, in Freud und Leid zu jeder Zeit. Mach uns bereit zur Ewigkeit. Jesus Christ, wie wunderbar du bist, für uns den Segen bringst, aus Himmels Höhen. Du allein sollst immer bei uns sein, du heller Sonnenschein, wie ist es doch mit dir so schön.